Balthasars Nachtmahl von Pedro Calderón de la Barca, übersetzt von Josef von Eichendorff. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Balthasars Nachtmahl, Teil 1. Erzähler, gelesen von Rebecca Rossmann. Balthasar, gelesen von Margot. Daniel, gelesen von Leona Wolf. Der Gedanke, gelesen von Richard Enders. Die Welteitelkeit, gelesen von Sonja. Die Götzenliebe, gelesen von Janette Melek. Der Tod, gelesen von Lorda. Eine Bildsäule, gelesen von Sandra Schmidt. Gefolge, gelesen von Sanjay. Der Gedanke in buntscheckiger Narrentracht tritt eilig auf, von Daniel gefolgt, der ihn aufzuhalten sucht. Stehen! Was soll ich verstehen? Större Sting! Was soll mich stören? Hör mich an! Ich will nicht hören! Sieh doch nur! Ich will nicht sehen! Wer hat je in solcher Art abgefertigt, die ihn fragen? Ich! Dem alles Geld zu wagen, unbeschränkte Freiheit wahrt. Und du bist? Dass du's nicht wissest. Regt jetzt mir Empfindlichkeit. Sagt dir's nicht schon dieses Kleid, das so tausendfarbig gleißt, das wohl niemand mag verspüren, gleich wie beim Chamäleon, meinen rechten Farbenton. Doch ich will mich definieren, Kraft der Kräfte, die da zieren, mein und dein unsterblich sein, bin das Licht, ich das allein. Menschen scheidet von den Tieren, bin der zauberische Duft, der da spiegelt Lust und Qualen, flüchtiger als die Sonnenstrahlen, wandelbarer als die Luft. Habe kein beständig Haus, drin zu sterben, drin zu leben, wandre meines Weges eben und weiß nimmer, wo hinaus. Hohes Glück und schlimmes Los, seh mich stets an ihrer Seite, Knecht und Ritter ich geleite, keine Dame wird mich los. Auf dem Throne mit dem König überwache ich den Staat, und als sein geheimer Rat sorg ich viel und schlafe wenig. Sitzt mein Schwäger zu Gericht, baut im Fleißgen goldne Brücken, brüte in dem Schleicher Tücken und die Schuld im Bösewicht. Schönheit bin ich bei den Frauen, bei dem Geizhals Schatz auf Schatz, bei dem Spieler Satz um Satz, beim Soldaten Siegsvertrauen, Frauengunst bei dem Verliebten, bei dem Bettler bitteres Leid. Bei dem Heitern Fröhlichkeit und Betrübnis beim Betrübten. Kurz, wohin ich immer schwanke, bin ich mit dem raschen Sinn nichts und alles, denn ich bin Freund, der menschliche Gedanke. Hab ich nun nicht passend eben mich so lebensbunt behängt, da wer lebt und nicht auch denkt, sich nicht rüben darf zu leben? Doch dies nur so insgemein, eigentlich bin ich der Narr, heut des Königs Balthasar. Dem die ganze Welt zu klein. Trag ich Schellen, denk nicht drum, ich sei hier dann nah alleine, es ist nur, weil ich heut erscheine, offen vor dem Publikum. Denn ein Erzner sicherlich wäre jeder, wenn er sagte und ins Werk zu richten wagte, was er heimlich denkt in sich. Also scheint gering die Zahl, während sie zu Haufen stehen, denn so recht bei Licht besehen sind wir Narren allzumal. Und somit, weil ich ein Tor, wollte ich ruhig weiter wandeln, um mit dir nicht zu verhandeln, denn unschicklich kam's mir vor, wanderten wir Hand in Hand, es gäb ja nichts als Lärm und Zwist, denn da du der Daniel bist, das ist göttlicher Verstand. Sage selbst, wie wunderlich, möchten wir zusammenpassen, sind wir, um es kurz zu fassen, du Verstand und Torheit ich. Dennoch könnten wir's drauf wagen, ohne dass ich töricht würde. Wolltest du der Narrenbürde nur ein wenig dich entschlagen. Denn wie scharf in Dissonanzen auch Vernunft und Torheit streiten, greifst du recht in beide Seiten, klingt's harmonisch doch zum Ganzen. Nun so stehe ich deinen Fragen, denn wird je was offenbar dem Propheten, kann's für wahr der Gedanke nur ihm sagen. Sprich, nach welchen Freuden steuert jetzt dein leiser Flug dahin? Hochzeit liegt mir jetzt im Sinn, die in vollem Glanze feiert, heut das stolze Babylon. Wer betritt den Traualtar? Unser König, Balthasar, des Nebukadnezars Sohn. Ja, sein Sohn in Herz, in Sinn. Und wem reicht er seine Hand? Ihr, die in dem Morgenland herrscht als prächtige Kaiserin, wo das Licht die Welt begrüßt. Ist sie Heiden? Ganz und gar, so dass sie mit Haut und Haar selbst der Heidenglaube ist. Hat er nicht schon ein Gemahl, nicht schon die Welteitelkeit seines Herrscherprunks gefreit? Sein Gesetz gönnt liberal 2000 Frauen daneben, aber Pracht und Götzentum sind's, die seinem Leben Ruhm und dem Ruhm Ergötzen geben. Doch genug nun, Weisheitsstern oder Daniel, beides hier gleichbedeutend. Wehe mir! Freitest gar wohl selbst ihn gern, dass ich so bestürzt dich sehe? Für sich. Oh, ich Schwätzer, dummer Streich! Wehe dir, unglückseliges Reich, wehe dir, Volk Gottes, wehe! Weiß recht gut, was dich umnachtet, dass heut Königshochzeit sei, während hier in Sklaverei euer Volk noch immer schmachtet? Dass er, statt dem Heidentum, ja, das ist es, was dich quält, nicht das Judentum gewählt, um euch zu befreien und um... Man hört Trompeten. Aber horch, da schmettert's schon. Jetzt geschwind zu anderen Dingen, uns verscheuchen will ihr klingen, bis auf seinem stolzen Thron Babylon die Königin sehe, waltend über dieses Reich. Weh dir, unglückseliges Reich, wehe dir, Volk Gottes, wehe! Beide ziehen sich in den Hintergrund zurück. Gleich darauf Musik, während von der einen Seite Balthasar und die Welteitelkeit, von der anderen die reich geschmückte Götzenliebe mit Gefolge auftreten. Lass mit des Morgens schönen, geschmeiden das umlockte Haupt dir krönen, wenn allzu matt nicht seine reinen Diamanten für dein Diadem erscheinen. Hochherzge Heidenminne, du, meines Reichs und Herzenskönigine, wohl zu beglückter Stunde betrittst du Babylons erhabene Runde, wo meines Throns Gewalten sich feiernd über dir zum Dom gestalten und dich zu deinen Füßen als Herrin soll begrüßen, was da an Tempeln, Heeren, Gebilden und Altären aufschaut zur ewigen Himmelszone in Gold und Silber, Erz, Gestein und Tone. O König, Sondergleichen, Gebieter du von Babels mächt'gen Reichen, des Namen, den Geweihten, den Schrecken künft'ger und vergangener Zeiten, der Jude voller Sorgen als einen Hort sich deutet, der verborgen. O sieh die Götzenminne, ihr wart des Lichtes Heimat zum Gewinne, Herrin der Orientalen, wo jugendlich der Sonne erste Strahlen Bewundrung mächtiger begründet, als er, der einst die Sonne selbst entzündet, sie naht sich den Altären, ihr uralt Recht an ihnen zu bewähren. Denn seitdem aus der Sündflut Wogengrüften die Welt emporstieg zu den heitern Lüften, sah man in diesen Reichen zum ersten Mal in 1000 Feuerzeichen mit staatsklug strengem Walten den Götzendienst sich ordnen und entfalten. Bald Königen gespendet, bald himmlischer den Göttern zugewendet. So Nimrod dem Verehrten und Moloch dem von Flammen Unverzehrten. Sie beide ihrer Völker Schirm und Retter, der durch Gesetz, der als der Herr der Götter. An beide dann sich reihend so viel Idole, als heut gnädig weihend dies Hochzeitsfest umstehen, dass rings empor die Weihrauchwirbel wehen zu 30.000 Göttern im Vereine, von Gold, von Silber, Erz und Ton und Steine. Der Gedanke leise zu Daniel. Das nenne ich mir ein Leben, von 30.000 Göttern zu umgeben, da kann der Mensch nach Herzenslust begehren. Versagt's ihm dir, wird's jeder ihm gewähren, doch du, der so vermessen, auf einen Gott versessen, das ist ja nur zum Lachen, wie soll ein einziger Gott was rechts denn machen? Hat er so viel zu sorgen? Daniel ebenso. So alleine? ist umso allgewaltiger der eine. Balthasar zur Götzenliebe. Tritt zu ihr, die ich früher schon erkoren. Ein Strahl, ja, ist's, der sie um dich geboren. Drum tracht ich immer da, euch zu versöhnen. Wie blickst du herrlich neben dieser Schönen? Götzenliebe, die Welteitelkeit umarmend. So lass mich, Stolze, denn dich Schwester heißen. Und keine Zeit soll dieses Band zerreißen. Ich könnte deiner Schönheit neidisch werden, fänd Göttliches, was neidenswert auf Erden. Fast trägt dein Blick mir Eifersucht im Herzen, doch Eitelkeit weiß nichts von solchen Schmerzen. Balthasar für sich. Mich aber drängt ein Zwiespalt wilder Triebe, hier zwischen beiden in geteilter Liebe, will Eitelkeit mit schmeichlerischen Weisen mich königlich, die andere göttlich preise. Schwank ich unschlüssig, welche ich erwähle, denn jede dünkt die schönste meiner Seele. Was stehst du so versunken? Was schweigst du plötzlich, wie gedankentrunken? Dein Reiz war's, Götzenlieb, der mich verzückte, dein Wohllaut, Eitelkeit, was mich berückte, und dass die Zweifel weichen, womit mich eure Zaubereien beschleichen. Möcht ich in Gegenlieb zu mir entzünden, euch beid, indem ich euch verkünde, dir, Heidenjungfrau, meine Herrlichkeiten, und dir, Welteitelkeit, mein Siegreich streiten, den erhabenen Nebukad, dessen Tapferkeit und Hoheit die Verhängnisse der Welt, Glück und Ungemach gehorchten. Diesen Blitzstrahl von Chaldea, der aus seinem Wolkenthrone, dass es noch den Brand beweint, einst Jerusalem getroffen, der die Völker Israels neu gebeugt dem Sklavenjoche, das noch heut in Babylon niederhält die Heimatlosen. Ihn, der aus dem Tempel Gold und Juwelen hat gebrochen und sie mir als heiligen Schmuck in der Krone reif geflochten. Ja, ihn, der des Fels Smaragden, abgeweidet Sinn verworren, halb ein Tier, halb Mensch, ein Wunder, allerzeit mit Schwert und Worte, ihn begrüß ich als den Vater. Und da ich sein Erbe worden, so im Reiche wie an Ruhm, so im Segen wie im Zorne, haben treulich meine Götter mich zu solchem Glanz erhoben, dass ich meine, dass im Busen mir sein Geist sich wiederhole, ja, die angeerbte Seele des Gewaltigen bewohne, selber meinen Leib, wenn eine jemals zwei beleben konnte. Doch, ob ich auch hier beherrsche, was der Tigrisstrom umwoget, was des Euphrats Flut bespült und mit Licht erfüllt die Sonne, so viel Länder, dass sie früher sich entwindet, muss Auroren, um sie alle zu begrüßen. Eh die Nacht hereingebrochen, nimmer löscht's der Ehrsucht Durst, nimmer genügt's so edlem Stolze, und ein Fressengift verzehrt mich. Sei es Kampfmut oder Torheit, bis ich jene mächtigen Berge meiner Herrschaft unterworfen, denn das sind des Sennas Gipfel, dieses wilde Land da droben, das einst zwischen Erd und Himmel wunderbaren Kampf sah toben, als die Menschen, kühn und unklug, um den Himmel zu erobern, Felsentrümmer über Trümmer, aufgepfeilert nach der Sonne, und dass Eitelkeit, du wissest, welch Triumph dir dort geboten, und was du, o Heidenlieb, dort beherrschen sollst, so horchet. Es war eine schöne Zeit, da die Welt in Ruh geborgen, der harmonischen Pracht sich freute und des Einklangs ihrer Formen in sich selber still erwägend, wie sie einst aus trüb verworrener Masse Chaos nach den Dichtern und das Nichts der Schrift zufolge, aufgeschaut zur ewigen Klarheit jener blauen Himmelsbogen, als das Licht noch mit den Schatten ringend leis die Nacht gehoben. von dem wunderbaren Bündnis zwischen Land- und Meereswogen, von dem wirren Knäuel, der alles ineinander schlang, entworren, ringsumher die Dinge scheidend und verteilend, dass die vormals allvereinigt nichts gewesen, einzeln Leben nun gewonnen. Sie bedachte wie die Erde, Wüste ehedem und formlos, jetzt von tausendfarbigen Blumen, einem Teppich gleich, durchwoben. Wie da durch die leere Luft Vögel lustig kreuzend flogen, wie die Fische in den klaren Fluten Silberfrüchchen zogen und das eingeschlossene Feuer in zwei Fackeln aufgelodert. Stille Leuchten, so der Nacht, wie des Tages Mond und Sonne. Sie begrüßt zuletzt den Menschen, einen jener Lichtgenossen, die Gott als der Wunder Höchstes nach dem eigenen Bilde formte. Und so, schönheitstrunken, fühlt sie, aller Satzung sich enthoben, so uralt schon ist's, dass Schönheit hier anheimfällt eitlem Stolze. Schön und übermütig wähnt sie, unvergänglich ihren Wohnsitz, ahnte nicht, dass ihren Freveln, einst zu wohlverdientem Lohne, eine unermessene Flut selbst sie zu verschlingen drohe. Und in solchem Selbstgenügen sah in Lüsten man verloren, die Geschlechter nun besessen, so von Völlerei und Wollust, von der Eigensucht, der Trägheit, so von Hochmut übernommen, dass die zornentbrannten Götter, denen hier kein Ding verborgen, ihrer Hände Werk, die Welt, wieder zu zerstören schworen. Doch nicht Blitzeströme waren's, die der höchste Gott ergossen, Fluten hatte er verhängt, denn oft blitzt er eisige Flocken, überschwemmt ein andermal rings die Welt mit Feuerwogen. Trübe sah der Himmel nieder, wie aus langen Trauerfluren, und als ob er selbst des eigenen, strengen Richterspruchs verdrossen, seiner grauenvollen Rache, Strafgericht nicht sehen wollte. Hüllt er, nebelhaft verborgen, sich in dunkle Wolken ein, denn auch Gott, obgleich er Gott ist, sucht, wo nicht Entschuldigung, doch Rechtfertigung seines Zornes. Sanft erst sank ein Tau hernieder, wie die Sonne ihn Auroren leis mit goldenen Zinden trocknet. Einer jener Regen folgt dann, die mit Edelsteinen schmücken, der erquickten Erde locken. Doch bald waren's Wasserspeere, dicht verbindend Berg und Wolke, auf den Gipfeln ihrer Schafte und die Spitzen in den Wolken. Und jetzt stürzen her die Bäche, schwellend von den Höhen geschossen, werden's Ströme und die Ströme rings ein endlos Meer. O, hohe Weisheit, du allein nur weißt es, welche Züchtigung uns fromme, trinkend ohne Durst, ertränkt von Genießt und schilfgen Meeren, litt der weite Erdkreis Schiffbruch. Durch gespaltene Felsenbogen suchten Luft der Erde Höhlen, die durch Krater Atem holen, doch sie fanden sie in Dunkeln, Kerkern überall verschlossen. Aber nach der Freiheit trachtend, sprengt die Luft des Felsenschlosses eherne Riegel und beim wilden Herzenschlage, der drin tobet, beben schauernd die Gebirge und die Felsen stehen geborsten. Jenes Zaungebiss von Sand, stets umschäumt von Silberflocken, das den Ungestüm bewältigt, des unbändigen Meeresrosses, ließ nun alle Zügel schießen und das plötzlich Fesselose brach mit mutigem Schnauben los, um nie wieder zu gehorchen. Wilde Tiere aus den Wüsten, aufgescheucht, die sie geborgen, wähnen Vögel sich, entführt in der Lüfte Regionen, auf den Wogenspitzen, Vögel auf der Flut dahingeschwommen. Scheinen Fische und die Fische über Klippen hingeworfen, sehen staunend als Genossen sich des Wildes, so verworren ineinander die Geschlechter und zerworfen alle Lose, dass dazwischen Flut und Wasser, denn so sagt man vom Ratlosen, Raubtier, Fisch und Vogel spähten und nicht zu erspähen vermochten, welcher Heimat angehörig, fließ nun, Schwinge oder Flosse. Jetzt, bei wild erneutem Anfall, rings zertrümmernd und gebrochen und aus ihren Fugen weichend, lässt die Erde alles hoffen. Wie ein Schwimmer im Ertrinken, mit gekreuztem Arm die Wogen, noch durchschneidet von der Flut, bald verschlungen, bald gehoben. So die Welt in ihren letzten Nöten ringend mit dem Tode. Hier ein Berg, empor noch gipfelnd, dort ein Palast, niederdonnernd, bis der letzte Klagelaut müd verstummte und nach vollen 40 Tagen Wasserstürzen alles zugedeckt die Woge. Nur das weite Meer ein Grabmal überm Riesenleib der Toten. 40 Morgen warf verächtlich, als verloren hin die Sonne, während sich zur Tod entfeiert, schwarz verhüllten Licht und Wolken. Jenes erste Schiff nur, trotzend, allem Sturm und Wellenstoße, schwankte einsam durch die Öde. Von der Flut emporgehoben, so befreundet den Gestirnen und so nah dem Stern des Osten, dass ihm dieser treu als Leuchtturm, jene ihm als Fackeln lodern. In dem Schiffe aber hatte Noah mit bedächtiger Vorsicht des zerstörten Lebenstrümmer jeglicher Natur geborgen, bis das Meer sich neu gebeugt, dem Gesetz der alten Ordnung, und die Erde, bleich und zitternd, wieder sich dem Graus enthoben. Die von Angst durchfurchte Stirn, vom verworrenen Haar umflogen, kaum vom ersten Sonnenstrahl, noch berührt die feuchten Locken, hob sie ihr entstelltes Antlitz aus dem Seetang und dem Moore, in beredem Schweigen, grüßend, jenen schönen Friedensbogen, der sein Purpur, grün und gold, durch das Himmelsblau gezogen. Zweiter Adam, dem ein zweites menschliches Geschlecht entsproßte, gab er Tier und Kräuter wieder, dem verlassenen Mutterboden. Nimrod, Kanaan, entstammt, den des Vaters Fluch getroffen, wählt die Länder von Chaldea mit den Seinen sich zur Wohnstatt. Seine Söhne, ein Geschlecht, Gott verlassen und verworfen, jeder einzelne des Stamms von so ungeschlachten Formen, dass sie alle Seel bewegten, Bergen gleich von Fleisch und Knochen. Da nun diese durch die Arche sahen die Welt dem Tod entnommen, sannen sie, noch heldenmütiger, Größeres noch zum Schutz des Volkes, darzutun und ihres Gottes Zorne durch ein Werk zu trotzen, dessen Macht für alle Zeiten bräche die Gewalt der Wogen. Schon zu einem prächtigen Turm sieht man Berg auf Berg geschoben und der armen Erde Nacken unter diesem harten Joche, so bedrängt, so widerwillig, so verzweiflungsvoll gebogen, dass sie dumpf bei jeder Last aufstöhnt im verhaltenen Grolle. Doch es wächst der Bau und wächst die Bewunderung, die doppelt jenen wieder wachsen macht. Denn die Völker alle kommen, helfend, rüstend nah und fern, bis der hehre Turm empor sich, einer Riesensäule gleich, mächtig pfeilert in die Wolken, Störenfried des flüchtigen Sturms und ergötzlich Spiel des Mondes. Sein gegipfelt Haupt berührt schon den dunkelblauen Bogen und beengt den Strom der Lüfte mehr und mehr mit jedem Zolle. Doch inmitten dieses Staunens, dieses Jubels, dieses Pompes greift der Himmel in das Werk, denn es füllet ihn mit Grolle. Sieht er so aus niedrer Schicht sein geheiligt Haus erklommen. Und damit der Mensch nicht wähne, es im Sturme zu erobern, hat er dieses Bauvolkssprache in solch Wirrsal rings geworfen, dass nicht einer mehr versteht, was dem eigenen Mund entquollen. Plötzlich, da von allen Lippen, schrillt ringsum so wild verworrener Misslaut, wie kein menschlich Ohr jemals noch vorher vernommen. Dieser weiß nicht, was er spricht, der nicht, was die andern wollen. So verlogen und vergessen war die angeborene Ordnung. 72 Sprachen wurden da zu gleicher Zeit gesprochen. Denn so wollte es der Himmel, dass in so viel Idiomen sich der Redestrom zerspalte. Echo muss es weiterrollen und die Menschen, ich, unfähig, Grund und Anlass zu erforschen, flohen vor sich selbst, wenn jemals irgendwer sich selbst entflohen. Und es ruht fortan das Werk, auf das kein Kunde komme, auf die Nachwelt von der Kühnheit und von dieses Baues Glorie. Da, zu größerer Verwirrung, bricht die wetterschwangere Wolke, schleudert durch den Hauch bleifarbenen Dampfes feurige Geschosse und setzt, kühn sich selbst zerreißend, aus des Turmes Felskolossen, der von ihr getroffen, sinkt, sich ein Denkmal ihres Todes. Aber ich, in dessen Brust Nimrods Sterne neugeboren, habe, mein ich, solche Trümmer mächtig mahnend überkommen, auf dass ich den Bau vollende, da zur selben Zeit die hohe Götzenlieb und Eitelkeit mich zu solchem Ruhm erkoren. Denn wenn du den Mut mir gibst, kühn zu greifen nach der Krone, du die Götter mir versöhnst, wenn du, Ruhmsucht, mich entloderst, wenn du, Heidentum, mich schützt, wer möcht dann noch zweifeln wollen, dass es freudig zu erfüllen, mir gelingt so große Lose. Und so sollt, vereint, ihr beide, stets in meinem Herzen thronen, dass du weißt zu deinem Tempel und dein Blick erfüllt mit Stolze. Ringen frisch um deine Grenze, deinen Göttern mich gelobend, mit dir immer Höheres wagend und in deinem Tempeln opfernd, wird unsterblich mein Gedächtnis, einst in Silber, Erz und Golde, eingegraben, überdauern alle Zeiten, die da kommen. Dir zu Füßen, ohne Wanken, band mich treue Liebespflicht. Und ich bin das ewige Licht deiner Taten und Gedanken. Willst du Göttern gleich dich wähnen, bet ich einst als Gott dich an. Dich zu schwingen, Himmel an, gab ich Flügel deinem Sehnen. Über aller Sterne Lauf will ich deinen Glanz erweitern. Lichtbeschwingte Himmelsleitern bau ich dir zur Sonne auf. Deinen Marmorbildern neigen soll das Volk sich jeder Zone. Und ich schmück die Lorbeerkrone täglich dir mit frischen Zweigen. Reich die Hände mir zum Pfand. Wer wohl, wenn wir uns umfingen, könnte diese süßen Schlingen jemals lösen? Gottes Hand. Wessen Stimme drängt vermessen hier in meiner Rede sich? Ich war's nicht. Wer war es? Ich. Jude, du, hast du vergessen, dass ich einst euch kampfgerüstet aus Jerusalem gejagt, dass ihr hier, bedrückt, verzagt, nur ein Sklavenleben fristet und so elend und verbannt, wollt ihr mich zu stören wagen? Den Dolch ziehend. Eure Fesseln zu zerschlagen, wer vermag es? Gottes Hand. Weshalb zaudere ich ihm grollen, so gewaltig wär ein Laut, das vor einem Klang mir graut, dass er vor dem Rätselvollen selbst mich als ein Rätsel band. Laut. Wenn ich deinen Kopf begehrte, sage, Daniel, Wer wird meinem Arme? Gottes Hand. Der ist auf die Hand erpicht. Welteitelkeit zu Balthasar. Lass ihn, seine Niedertracht, sie verdunkelt meine Pracht. Meinen Dienst, sein Glaubenslicht. Balthasar, den Dolch wieder einstecken zu Daniel. Schau die zwei, nicht Gottes Hand, sind es, die dein Haupt bewahren. Lebe denn, um zu erfahren, wie ohnmächtig Gottes Hand. Er geht mit der Welteitelkeit und Götzenliebe ab. Der Gedanke zu Daniel. Das heißt einmal gut geglückt. Und ich merke mir die Lehre, denn für aller Welt Misere, die mich jemals klemmt und drückt, weiß ich um mein Arcanum, brauche, ohne lang zu fragen, stets nur Gottes Hand zu sagen, und sie zittern um und um. Unter eine bloße Hand, gleiches Wappenschild uns beiden, lass uns auch recht handlich scheiden. Nun behüt dich, Gottes Hand. Ab. Wer ertrüge dies Beginnen, diese Frevel, Herr der Zeit, die Unglaube, Eitelkeit, gegen deine Allmacht sinnen? Wer fühlt so gewaltig sich, wer von heil'gen Zorn entflammt, übernimmt dein Rächeramt, ob der Erde Unbill? Der Tod, höfisch gekleidet, mit Degen und Dolch und einem Mantel mit Totenköpfen, hervortretend. Ich. Schreckliches Gesicht, was misst du? Ihr Spuk oder Traumgebild? Mit den Blicken mich so wild? Nie noch sah ich dich. Wer bist du? Ich, sehe du, entsandt von Gottes Thron, bin aller Dinge Schluss, die sein empfahn, der Sünde und des Neides grimmer Sohn, des Giftes, das verspritzt der Schlange Zahn. Die Tür zur Welt baut einst mir Abel schon, doch kein war's, der mir sie aufgetan. Wo mein Entsetzen, das die Völker schreckt, fortan Jehovas heil'gen Zorn vollstreckt. Neid, Sünde zeugt mich, wie ich dir entbot, auf das zwei Furien in meiner Brust. Aus Neid beschleiche ich mit Todesnot die Sterblichen inmitten ihrer Lust, und durch die Sünde bin ich ewiger Tod der Seele, die sonst nichts von mir gewusst. Denn wie ein Hauch dort löscht der Augen Licht, so ist es hier die Schuld, die Seelen bricht. Bist du ein Gottgericht, ich aber nur des Richters Wetterstrahl, den jener lenkt, der vor sich niederwirft all Kreatur, was seelos krönt und was da fühlt und denkt. Warum dann schütteln sich vor meiner Spur? Erbebt, was Sterbliches in dir versenkt? Fass dich und lass uns walten brüderlich, du Gottes Urteil, Gottes Geißel ich. Kein Wunder zwar, dass dir vor meinem Blick, und wärst du Gott, in tiefster Seele graut, entstiege einst zu irdischem Geschick der Blume Jerichos, der Himmelsbraut, Gott selbst, es schauderte vor mir zurück, sein menschlich Teil bei meines Rufes laut, erbleichte zitternd der Gestirne Licht, verhüllten Sonn und Mond ihr Angesicht. Es würde wanken rings der Sternentanz und zittern, was belebt der tiefe Raum. Die Erde beugte ihren Felsenkranz, rängt sie auch Stein um Stein und Baum für Baum. Der jugendliche Tag im Blütenglanz verhaucht erbleichend seinen Morgentraum, und als des Lichtes ernste Toden wacht, verhüllt in Trauerschleiern sich die Nacht. Doch heut ist's meines Amts nur ohne Harm, getreu zu folgen deiner Weisheit gleis. Befiehl und wäh nicht, dass ich je erbarm der Sterblichen, der nichts vom Sterben weiß. Du bist der Wille und ich bin der Arm. Mein ist die Tat, doch dein ist das Geheiß. Und keines Meeres Wogenfülle stillt den Durst nach Herzensblut, der mich erfüllt. Der stolzeste Palast, der Adlersitz, um dessen Haupt die Windsbraut buhlend spielt, der höchste Wall, starr trotzend dem Geschütz, wo er nicht selbst mit Feuerschlünden zielt, Triumphe sind's für meines Schwertes Blitz, geringe Beute, die mein Fuß durchwühlt. Wenn aber so dem Schluss und Fall geschehen, wie mag die Hütte dann vor mir bestehen? Der Menschenwitz, die Schönheit und Gewalt, vergeblich rüsten sie mir Widerstand, was kaum noch ringt nach irdischer Gestalt, anheimgefallen ist's zum Tode meiner Hand. Rings wittre ich hier Beute mannigfalt, so mache mir den Richterspruch bekannt, denn ehe noch dein Mund, was du gedacht, hier ausgesprochen, hab ich's schon vollbracht. In jener Werkstatt, die bei Tag und Nacht sich atmend zwischen Herz und Lippe regt, steht plötzlich stille der lebend'ge Schlag, das schöne Kunstwerk, das ein Hauch bewegt. Es ruht das Herz nun, ein gebrochner Wrack, zerstört der feine Bau, den es gehegt, und über ihm in wüsten Staub zerfällt, wo es als Herr gethront, die kleine Welt. Ich hülle Nimrods Burg in Flammenschein, ich ziel auf Babels Volk und ziel nicht fehl. Ich flüstre Behemoth die Träume ein und streu die Unglückssaat in Israel. Ich färbe dunkelrot des Naboths Wein, den Nacken beuge ich der Jezabel, bespritz bei Absalons Unselgemahl mit Amons Herzensblut den Königssaal. Ich stürz in Staub des Achabs Helden er, von seines Wagens Rädern überbraust. Ich führ der Moabiten wildes Heer, das frevelnd es in Zampris Lager haust. Ich schleudere des Joab Todesspeer, und so du hörest, noch mir anvertraust, ertränke ich die Länder von Senar mit dem verfemten Blut des Balthasar. Strenger, doch gerechter Diener, der vollbringt, was Gott verhängt, dessen Hand statt Richterstabes eine grause Hippe schwenkt. Wenn das göttliche Gericht wir Selbander hier versehen, sollst du das Gesetz des Buches, ein Gedenkbuch ist's der Welt, obgleich immerhin der Menschen Weltsinn sein nicht mehr gedenkt, nicht vollziehen, bevor dem Könige Spruch und Ladung zugestellt. Denn so heischt's ein bilger Brauch, eh das Urteil wird verstreckt, Balthasar, ich weiß, bedeutet, einen Schatz noch unentdeckt. Weiß auch, dass die Menschenseele solchen Hort im Innern hegt. Diesen Schatz will ich erheben. Drum sollst Balthasar'n du erst vor der Wetterwolke warnen, die ob seinem Haupte schwebt, mahn ihn, dass er sterblich sei, dass der Zorn, wie heiß er brennt, drohend an den Griff erst fasse, eh er schwingt das scharfe Schwert. Und so sei dir es zu lüften, doch noch nicht zu ziehen gewährt. Geht ab. Weh, welch Zwingjoch hast du da meinem Nacken aufgelegt? Mit von Frost gelähmten Händen schreit ich wie in Ketten schwer, denn von deinem Wort gefesselt, Gottes Richtspruch, groß und hehr, fühlt der Tod den Mut gebrochen und der Zorn sein wildes Recht. Gilt's nur, an sein sterblich Los ihn zu mahnen und nicht mehr? Gnügt ein Schatten meines Grimmes, ja, ein Laut schon meines Wehs. He, Gedanke! Der Gedanke tritt auf. Wer rief mich? Ich bin's, der dich ruft. Tritt her! Und ich, der im ganzen Leben deines Rufes nicht begehrt? Und warum? Was hast du? Furcht. Was ist Furcht? Nun, Furcht ist Schreck. Was ist Schrecken? Beben, Grausen. Was ist Grauen? Was sich entsetzt. Nichts versteh ich von dem allen, denn ich kannt es nimmermehr. Gibst du denn, was du nicht hast? Geb es eben, weil mir's fehlt. Aber wo ist Balthasar? Dort im Garten, er verehrt seine beiden Götterfrauen. Führe mich zu ihm, und schnell, muß ihn sehen. Und ich gehorchen, weil mir die Courage fehlt, Nein zu sagen. Der Tod zu Daniel. Schau, Strahl Gottes, wie hab ich da eben recht, seinen heimlichen Gedanken mir zum Führer beigesellt. Beide ab. Von der anderen Seite tritt Balthasar mit der Götzenliebe und Welteitelkeit auf. Welche schwermutsvolle Trauer! Welche trübe Sorge, Herr! Hat die Freude so verstört? So dich in dich selbst versenkt. Weiß nicht, welch ein Unglück lauert. Der Tod und der Gedanke kommen wieder zurück. Komm, hier ist er. Eingedenk, immer noch der drohenden Hand, Gottes muss ich sinnend stehen, was er meinte, welche Züchtigung mir der Himmel ausersehen. Indem er sich entfernen will, tritt ihm der Tod entgegen. Mich. Entsetzlich, was erblick ich? Trugbild, Vision, Gespenst, warum lügst du Leib und Stimme? Und hast doch kein Leben mehr. Wie bist du hier eingedrungen? Wie die Sonne, die erhellt, bin ich Schatten, der verdunkelt. Wie das Leben, sie der Welt, bin ich dieser Erde tot. Komme, wie die Sonne geht, denn es haben Licht und Schatten stets auf Erden gleiches Recht. Wer ist jener, dessen Anschauen ganz ihn von uns abgekehrt? Balthasar zum Tode. Warum wächst mit jedem deiner Schritte mein geheimes Weh? Weil zurück die Bahn du schreitest, die ich rastlos vorwärts geh. Der Gedanke für sich. Ich bin schuld, weil ich ihn brachte. Ein Vergehen war mein Gehen. Sprich, wer bist du und was willst du? Schatten oder Lichtgesell? Bin ein Gläubiger und als Gläubiger fordere ich von dir mein Recht. Du, was hätte ich mit dir? Der Tod, ein Buch hervorziehend. Sieh, hier ist das Pergament. Es enthält die Schuldverschreibung. Trug ist's oder arg versehen. Dies Gedenkbuch war einst mein. Ich verlor's, ist lange her. Ich find alle Angedenken, die der Mensch verliert, da les. Balthasar liest aus dem ihm vorgehaltenen Buche. Ich, Nebukadnezars Sohn, Balthasar, des Reiches Herr, tue kund hier und bekenne, dass in sündigem Verkehr meine Mutter mich empfangen und dass ich, oh, bitteres Weh, mein empfangenes Leben einst, wo und wann es wird begehrt, wiedergeben muss dem Tode. So vor Moses ist geschehen, folgen Adam, David, Hiob, dies als Zeugen eingesehen. Ich bekenne, es ist Wahrheit, doch vollziehe nicht so schnell, gönne mir noch Frist zum Leben. Nachsicht sei dir heut gewährt, denn noch hat der Ratschluss Gottes die Vollstreckung nicht verhängt. Doch damit du deiner Schuld künftig besser eingedenk, nimm hier noch von höchster Weisheit zur Erinnerung dieses Heft. Er übergibt ihm ein Papier und geht ab. Balthasar entfaltet es und liest. Also sagt ein Sittenspruch, von des Geistes Hauch durchweht, Staub nur warst du und Staub bist du und in Staub wirst du verwehen. Ich war Staub und doch unsterblich. Staub soll das Gewaltge werden. Das ist Täuschung, eitel Scherz. Der Gedanke, Balthasar bedächtig umkreisend. Wie ein Narrecht sinn und sinn ich, und er sinn's doch nimmermehr. Ist das Heidentum nicht göttlich? Ja, ihm meine Referenz. Ruhmbegier wär keine Gottheit. Ha, mit ihr halt ich's an jetzt. Schwankend neigt sich mein Gedanke, bald zu jener, bald zu der. Was mag diese Schrift enthalten, die ihn so uns abgelenkt in des eigenen Busens Tiefe? Nun, das wollen wir gleich sehen. Sie entreißt ihm heimlich das Papier. Brav, des Tods Gedächtnisstahl, Eitelkeit ihm, die versteht's. Was flog dunkel durch mein Inneres? Eitel Blätter und nichts mehr, mag der Wind mit ihnen spielen. Sie zerreißt das Papier und wirft die Stücke in die Luft, Balthasar sich besinnend. Ihr, seid ihr? Ich wähnt euch fern. Sprich, was gab es? Flüchtge Wolken, Wahngebilde, weiß ich selbst, die mein Denken überwältigt, meine Einbildung beherrscht. Doch schon schwanden diese Schatten, ihre Schrecken sind verweht. Und was Wunder, dass die Nacht scheu zur Tiefe niedergeht. Sieht in eurem Himmelsaugen, sieht den jungen Tag erstehen. Doch nicht bloß in meinem Busen hat das Licht die Nacht verziert und mit Strahlen mich umsponnen. Steht vom Schimmer doch verklärt, ringsumher der ganze Garten. Schläfrig, eh sie euch gesehen, dämmerte die Morgensonne. Jetzt, bei eurem Anblick erst, tagt sie hell zum zweiten Male. Denn da sie sich in euch gesellt, Morgenrot und Sonne, wagt sie ohne euch nicht aufzugehen. Sind wir Morgenrot und Sonne? Nun so ist, der Gott der Welt, ist die Götzenlieb die Sonne, und Aurora ich, verschämt ihrem mächt'gen Strahl errötend. Dankt der Glanz doch, der's belebt, rings das Tal allein der Sonne. Denn wenn's tief verschattet schläft, weckt es nimmermehr Aurora. Es ist die Sonne, die es weckt. Sei du immerhin Aurora. Ich, nur um dir nachzustehen, will der Erde Sonne sein. Denn Auroras holder Schmelz ist's allein ja, der die Sonne süß mit duft'gen Rosen kränzt. Und so ziemt denn ihrem Lichte vor der Sonne Diadem nicht der Preis der Schönheit nur, auch der Vorrang in der Welt, da es niedersteigt zum Tale, eh noch jene es erhält. Witz und Schönheit halten hier ein ergötzlich Wortgefecht, während mit dem holden Wettstreit seiner Blumen, welche sehen, in sein Reich der Garten ladet. Auf den Teppich, den der Lenz sich zu eigner Lust gewoben, lasst euch nieder, lockend schwebt Vogelschall und Waldesrauschen bei der lauen Lüfte wehen, die mit lieblichen Geflüster spielend durch die Wipfel gehen, wo die flüchtigen Kristalle wie ein spiegelnd Täfelwerk Bächlein durch die Täler schlängeln und die Wiesen duftig schwellt. Alle setzen sich nieder, Balthasar in die Mitte nehmend. Götzenliebe zu Balthasar. Hier, mit diesem schönen Fächer, bunt von Federn überweht, die aus einem Pfauenschweife sich Welteitelkeit ersehn, fächle ich dir Luft. Ei, sollt ich das nicht besser noch verstehen, da ich ja der Luftgewedel der Vernunft, doch fürcht ich sehr, in Gesicht und Anstand gleich ich einer Wetterfahne mehr. Und die Schwellmusik, das lauschend rings die Lüfte stille stehen. Süßer schlage nicht Aurorens Melodien mir ans Herz, wenn im Morgentraum sich hüttelnd zwischen blitzendem Juwel die Erwachende begrüßen, Blum auf Blume, Perl um Perl. Welteitelkeit singt. Schon als Gott beherrscht die Zeit, Balthasar, da ihm zur Ehre heut das Heidentum Altäre und die Ruhmsucht Tempel weiht. Der Tod tritt ein. Wie, so fröhlich klingt's schon wieder? Wo ein Krokodil im Laube tödlich lauert, wenn es raube, singt Sirene süße Lieder, ringt, wie schnell, all graue nieder, meines Rufs Erinnerungen sind in eitel Wind verklungen. So umschatt ihn denn mein Bild, das mein Schatten hier erfüllt, was der Stimme nicht gelungen. Mit Dämon, dem Seelenfänger, tauche seine Lust und Pracht unter in die alte Nacht, schlaf, mein bleicher Doppelgänger. Auf den Schläfer hetzt die Tränger, dass er spüre, dass ich nah, hier Betäubung, Gifttrank da, Todesbilder, ihres Schauen, all das grauenvollste Grauen. Er scheint eingeschlummert. Ja. Während Balthasar schlummert. Lass uns jetzt nicht müßig säumen, froh und stolz erwach er wieder, und so träuflich auf ihn nieder, schmeichlerischen Ruhm in Träumen. Geht ab. Und ich deut nach jenen Räumen, wo das Götterziel ihm winkt, dass mein kühner Flug erschwingt. Ab. Hier geht meine Müh zu Ende, da auch ich zur Ruh mich wende, wenn mein Herr in Schlaf versinkt. Er streckt sich gleichfalls zum Schlaf hin. Ende von Balthasars Nachtmahl, Teil 1.